Hörtext 1. Hallo Katrin, ich bin's, Martina. Ich kann morgen leider wieder nicht zum Basketball kommen. Letzte Woche war ich zu müde. Heute habe ich schreckliche Zahnschmerzen und muss wahrscheinlich zum Zahnarzt. Gehst du dann reiten? Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao!